Die Gefangenschaft von Hess enthüllt sich uns in einem noch schärferen Licht, das die Engländer, die Nordamerikaner, die Russen, die Franzosen, der Vatikan, die Freimaurerei, die protestantischen Kirchen, die Esoteriker aller Orden, die heute die Welt überfluten, Indien, China, Japan, die beiden Amerikas, sie alle von derselben geheimen und finsteren Macht kontrolliert werden, vom internationalen Juden. Wir können uns die Experimente vorstellen, die man mit diesem Gefangenen angestellt haben mag, um die Kontrolle über seinen Geist zu erlangen, um ihn verrückt zu machen oder hinter seine Geheimnisse zu kommen. Doch dies alles war von den höchsten Führern des esoterischen Hitlerismus bedacht worden, von den Sinas, die vom grünen Strahl aus wachen. Das mögliche Misslingen der Mission und die Folgen waren im esoterischen Plan vorgesehen. Und Rudolf Hess hatte unsichtbare Helfer. Zunächst, er ist nicht der wahre Rudolf Hess. Er ist nicht dort in jenem Körper, sondern nur in gewissen Augenblicken und als ein Symbol. Er war es, als er der Welt die Tatsache offenbarte, dass er mit Drogen behandelt worden war, die eine Hypnose auf Entfernung möglich machen sollten. Diese Erklärung gab er in Nürnberg mündlich und auch schriftlich ab. Dies wird in dem Buch »Der einsamste Mensch der Welt« von dem nordamerikanischen Oberst Eugene Byrd, Direktor des Spandauer Gefängnisses, bestätigt. Dieser Oberst hatte das Vertrauen des Gefangenen gewonnen, wie wir bereits sagten. Laut Hess werden die meisten Regierenden der Welt hypnotisiert. So war es auch der König von England und diejenigen seiner Mitarbeiter, die Hess empfangen sollten, es aber dann unterließen. Auch beinahe alle deutschen Verräter, die ihr Vaterland und ihren Führer verrieten, obwohl sie wussten, dass die Alliierten die Nation teilen würden und ihre Rasse vernichten wollen. Ebenso die jetzigen Regierenden, die nach Israel reisen und um Vergebung bitten, die enorme Beträge an Reparationen an jene Nation zahlen, wie es während des Krieges rechtlich noch gar nicht gegeben hat. Und ich glaube, dass es auch jene chilenischen Regierenden deutscher Herkunft sind, die in die Synagoge gehen, um den Massakrierern ihrer eigenen Rasse und derjenigen Chiles zu huldigen, dabei ihre militärischen Uniformen tragend. Die Enthüllung von Rudolf Hess war von solcher Größe, dass allein die kollektive Hypnose, deren Opfer die Welt heute ist, und die jüdische Kontrolle über die Informationsmedien schon Rechtfertigung genug wäre, damit niemand mehr mit Nachdruck auf solche Machenschaften besteht. Diese Drogen könnten den Getränken beigegeben sein, die besonders von den Jugendlichen in aller Welt in großem Maße konsumiert werden. Drogen, welche die von jüdischem Kapital abhängenden und unter jüdischer Macht befindlichen Deutschen, Schweizerischen und die Pharmaindustrie anderer Länder herstellen. Die Presse und die Medienpropaganda unter ihrer Leitung, das Fernsehen, der Film und die Bücher tun ein Übriges, sie arbeiten mit der Droge wie eine Droge mehr. Die dunklen hypnotischen Wellen werden vom Weltzentrum der schwarzen Magie aus projiziert. Jeden Augenblick beobachten wir Beispiele weltlicher Ereignisse, die sich auf unverwahrte, unumkehrbare Weise überstürzen. Regierende, die politische und strategische Selbstmorde begehen, sich mit ihren Völkern in den Abgrund stürzen, so als ob sie wahrhaftig hypnotisiert seien. Der Fall Chiles in diesen letzten 10 Jahren ist bezeichnend. Sehr zahm haben wir es erlaubt, dass alles zerstört würde, um vom internationalen Juden heimgesucht und beherrscht zu werden. Seinem innersten Zwang folgend, wird der jüdische Invasor nicht eher ruhen, bis er uns zerstückelt hat, um uns danach aufzugeben, ohne sich selbst jemals zu assimilieren. Weil die Juden Mikroben sind, die einen Leichnam auflösen, wie wir gesehen haben. Jedoch mit Rudolf Hess haben sie nichts und werden sie nichts tun können. Denn er ist ein Gefangener des Mythos. Der Terror zwingt den jüdischen Feind, für seine eigene Zerstörung zu arbeiten, alles das verwirklichend, das den großen Mythos, die Religion des esoterischen Hitlerismus begünstigt. Weil Rudolf Hess nicht dort ist, wo sie glauben oder vorgeben zu glauben, dass er ist. Genauso wie in der fantastischen Biografie von Hermann Hesse, wenn der Gefangene an die Gefängnismauer einen Zug zeichnet, danach hineinspringt und damit verschwindet, ist Rudolf Hess auch ausgetreten mit einem Zug der Einbildungskraft. In einer nicht vorhandenen Blume, in jene, in die Schiller sprang im Augenblick seines Todes. Und er tat es, bevor er dort ankam. Die neutralen Engel. Wenn man den Umfang des Verrats am Führer entdeckt, ist es notwendig, die Erklärungen zu beachten, die Julius Evola am Ende seiner Tage machte. Er hat an das Vorhandensein eines weltweiten Umsturzzentrums geglaubt, das seit Jahrtausenden im Dunkeln arbeitet. Er bezog sich dabei auf eine metaphysische Leitung dieses Zentrums. Es scheint so, als ob Evola hierüber in Wien Nachforschungen angestellt hat, als er synchronistisch schwer verwundet wurde und seine Suche für immer aufgeben musste. Evola glaubte, dass jene Subversion, die des Juden übertrifft, sie übersteigt. Wir haben das Problem der jüdischen Dienstbarkeit gegenüber dem Archetypen des Demiurg und den mit ihm geschlossenen Pakt gründlich analysiert. Ein Pakt des Gegenblutes, der Gegenrasse. Wer einmal in seinem Leben das Opfer eines Verrates war, wird intuitiv erkennen, dass es dabei immer ein dunkles Element gibt, so etwas wie ein teuflischer Zwang. Das wird man am besten daran erkennen, dass wir hier den weißen Verrat der Arier, der Viras, genannt haben. Oder, um es mit Wolfram von Eschenbach zu sagen, der Verrat der neutralen Engel, die, nachdem sie mit dem Gral auf die Erde gekommen waren, sich entschlossen, zum Himmel zurückzukehren, ihre Kameraden im irdischen Exil im Stich lassend. Sie taten es, in Versuchung gebracht durch das Versprechen Jehovas, sie an der evolutiven Gestaltung seiner Galaxis teilhaben zu lassen. Wir haben das Wort evolutiven hervorgehoben, um es der Involution entgegenzustellen, dass sich auf die Vernichtung der Göttlichen und ihre Verhaftung auf einer Ebene der materiellen Existenz bezieht. Die Evolution hat mit dem natürlichen Wesen zu tun, mit dem Homo Terrenus von Erde, mit dem Roboter, mit dem Tiermenschen, der erschaffen und danach von dem Demiurg durch den Golem zerstört wurde, der wie ein Dracula damit sein illusorisches Dasein verlängern kann. Der Fall der Divyas entspricht einer augenblicklichen Niederlage in einem kosmischen Krieg, von ihnen gebilligt und geplant gegen die Schöpfung des Demiurg, um sie zu verwandeln. Und weil das, was uns nicht umbringt, nur noch stärker macht, laut Nietzsche, kann der Divya mächtiger und bewusster als die höchsten Götter am Ende dieses Kampfes daraus hervorgehen, seine Monade personifizierend, ihr zwei Gesichter gebend, selbst die Erde und sogar die Galaxis vergeistigend, den illusorischen Demiurg und seine irdischen und außerirdischen Anhänger auflösend.